gibt jetzt schon ein paar Leute, was sagen, du machst Rap-Musik, Alter, scheiß auf Rap-Musik, Alter, was soll das sein, Alter? So komplett deppert, was du machst, Alter, verarschst du nur selber, oder was? Kannst nichts anderes machen, oder mach einfach gar nichts, das ist besser, Alter, lass uns einfach in Ruhe, okay? Schatz, ich mach Rap nur aus dem Grund, weil's mir Spaß macht und in den Rap nicht dem Grund und weil ich auch was zum Song hab. Und wenn sie deppert aufregen, hörst du, geht's mal im Mund zusammen. Geht's mal im Mund zusammen, geht's mal im Mund zusammen. Rap ist bei Therapie, das Beste, was man haben kann. Nur weil ich Rap bin, ich privat kein Arschloch. Und wenn du mich nicht aussehst, halt ein Herz, dann fahr doch. Hol doch auf Linken und dann schierst dich selber. Aber lass mich in Ruhe und geh lachen in Köller. Keiner muss sich meine Musik anhören, das ist freiwillig. Aber über mich reden braucht's auch nicht, also bleibst du schön. Privat bin ich und ein anderer Mensch. Als fühlst jetzt Rap, der Rapper, Alter, den es kennt. Es kennt mich gern anreden, dass euch was gefällt oder nicht. Mir egal, aber bitte halt's zusammen. Privat ist privat, lass den Rap, was der Sock. Wenn's am Netzwerk weiß, hat da jeder einen anderen Geschmack mit. Mir kennt's ja reden, ich brauch's nicht deppert da, Mann. Dass der die Videos nicht gefallen muss, dass der da schauen. Du willst meine Musik nicht, weißt wie ich drauf bin. Als Mensch, als Normaler, na das ist unglaublich. Privat ist privat, lass den Rap, was der Sock. Wenn's am Netzwerk weiß, hat da jeder einen anderen Geschmack. Warum ich rap, weil ich Spaß dran hab und ich eine Aussage hab und man ich scheiß, was ich sag. Es darf den Füßen nicht wöhnen, es darf an mich nicht wöhnen. Doch sag's mal, das ist gefries und wir sind auf einer Wöhn. Und nur weil ich rap bin, ich privat kein Arschloch. Und wenn du mich nicht ausholst, hörst du dann vor. Doch Hip-Hop ist mein Leben, was ich rap, das mein ich. Für mich ist ein Lifestyler, wenn ich so privat bin. Aber sechs ein Unterschied und lass mich in Ruhe. Wenn's mich nicht willst, Alter, weil davor hab ich schon genug. Es kennt's mit mir diskutieren, warum euch was euch gefällt. Das akzeptiere ich mich hin, ja so ist es halt. Ich akzeptiere euch ja und euch eine Rederei. Glaubst nur, ich bin eine Wölle, es kann jeder sein. Ich bin nur ein Mensch, halt das seht's wie so. Privat ist privat, ja das mächert ich so. Privat ist privat, lass den Rap auf der Sock. Wenn's am Netzwerk weiß, hat da jeder einen anderen Geschmack mit. Mir kennt's ja reden, ich brauch's nicht deppert da, Mann. Dass der die Videos nicht gefallen muss, dass der da schauen. Du willst meine Musik nicht, weißt wie ich drauf bin. Als Mensch, als Normaler, na das ist unglaublich. Privat ist privat, lass den Rap auf der Sock. Wenn's am Netzwerk weiß, hat da jeder einen anderen Geschmack. Freezy Trap ist die eine Geschichte. Und ich privat bin eine komplett andere Geschichte. Und ich hoffe, ihr seht einen Unterschied. Und wenn ihr wieder anreden wollt, wie scheiße meine Musik ist, dann macht's das, sagt's mir das einfach und dann schleicht sich wieder. Mehr will ich nicht. Danke. Privat ist privat, lass den Rap auf der Sock. Wenn's am Netzwerk weiß, hat da jeder einen anderen Geschmack mit. Mir kennt's ja reden, ich brauch's nicht deppert da, Mann. Dass der die Videos nicht gefallen muss, dass der da schauen. Du willst meine Musik nicht, weißt wie ich drauf bin. Als Mensch, als Normaler, na das ist unglaublich. Privat ist privat, lass den Rap auf der Sock. Wenn's am Netzwerk weiß, hat da jeder einen anderen Geschmack.